Am Donnerstag gehen neue Kinoproduktionen an den Start. Anke Lewicke ist zu uns ins Studio gekommen, um uns zu sagen, was sie von Thomas Winterbergs Film Die Jagd und von Dipa Mehtas Verfilmung des Romans Mitternachtskinder hält. Fangen wir vielleicht mit dem dänischen Exzentriker Thomas Winterberg an. Er gehört zu den Begründern des filmischen Manifests Dogma. Mit seinem aufwühlenden Regiedebüt, dem Familiendrama Festen, gelang es ihm 1977 international sich wirklich Gehör zu verschaffen. Um was geht es in seinem neuen Film? Ja, das Interessante ist ja, dass das Thema das gleiche ist, Missbrauch, aber dieses Mal aus einer anderen Perspektive. In das Fest, da war es ja wirklich eine Familienfeier, und in dieser Familienfeier platzt dann während einer Rede eben das Geheimnis raus, dass der Vater seine beiden Kinder missbraucht hat. Und jetzt hier in seinem neuen Film ist es eben die andere Perspektive, und zwar spielt Mads Mikkelsen den Kindergärtner Lukas, der ist geschieden, er kämpft gerade um das Besuchsrecht für seinen Sohn. Und auch die Tochter seines besten Freundes geht in den Kindergarten, und die braucht eigentlich sehr viel Aufmerksamkeit, weil ihre Eltern beide berufstätig sind. Aber er reagiert sehr verhalten, und auf einmal fängt diese Kleine eben der anderen Kindergärtnerin zu erzählen, dass sie das steife Glied von Lukas gesehen hat. Und sie kommt aus diesem Lügengespinst nicht mehr raus, und jetzt weiß Lukas gar nicht, wie ihm geschieht. Er verliert seine Arbeit, die besten Freunde wenden sich von ihm ab, und er wird regelrecht verfolgt. Also wenn man den Titel Die Jagd hört, muss man natürlich auch an Die Hexenjagd von Arthur Miller denken. Also diese Dynamik hat der Film auch. Und er ist aber erzählt, ich kann es jetzt nicht anders sagen, ich muss diesen Begriff verpackt benutzen, doch wie ein gängiger Genrefilm. Also am Anfang sieht man das Gewehr, daher auch wieder die Jagd, und man weiß, das Gewehr wird irgendwann auch zum Einsatz kommen. Sie sagten eben, Frau Lewicke, dass sich die formalen Mittel von Winterberg seit dem Dogma-Manifest verändert haben. Was heißt das für diese Geschichte? Sieht man die in einem anderen Licht, die Geschichte um den Missbrauch? Ganz interessant. Man könnte eigentlich wirklich filmwissenschaftliche Bücher über diese beiden Filme schreiben. Und zwar, ich hatte ja schon gesagt, der neue Film ist ein Genrefilm, und Dogma ist ja damals ausgezogen, um eben gegen die Kinokonventionen zu kämpfen, um mit einer Handkamera zu arbeiten, ohne künstliches Licht und so weiter, um dem Kino seine Realität zurückzugeben. Und ich kann mich noch genau daran erinnern, als ich das Fest gesehen habe mit der Handkamera, ich war da unmittelbar drin, das war wie live. Und es gab kein Entkommen aus dieser schrecklichen Situation heraus. Es gibt dieses Mal auch kein Entkommen, aber ich habe mich eben gefühlt wie eine Laborratte. Also hier schreibt mir ein Regisseur die ganze Zeit vor, was ich fühlen und denken muss. Und was ich fühlen muss, ist auf alle Fälle immer Mitleid mit dem armen Kindergärtner, der auch immer mehr zum Märtyrer wird und sonst was. Und ich weiß, der hat einen Hund, und ich weiß, diesem Hund wird irgendwann was Schreckliches passieren. Ne? Das kennt man eben so aus dem Kino. Und ich finde es eben so ein bisschen schade, dass Thomas Winterberg jetzt auf die Kinokonventionen zurückkommt. Dadurch wird der Film zwar spannend, aber irgendwie bleibt auch die Möglichkeit des Diskurses eben auf der Strecke. Also man kriegt gar nicht genau mit, warum verselbstständigt sich denn diese Jagd und wie wird der Verdacht überhaupt zur Jagd und die Unmacht dieser Menschen. Dafür bleibt dann innerhalb dieses Genrekonzepts oder innerhalb des Gefängnisses der Kinokonvention leider kein Platz mehr. Der zweite Film, über den wir reden, spielt in Indien. Es ist die Verfilmung des Bestsellers Mitternachtskinder, und kein geringerer als der Romanautor selbst, nämlich Salman Rushdie, hat das Drehbuch dazu geschrieben. Es geht um Indiens Weg in die Unabhängigkeit. Das Buch fällt in die Sparte magischer Realismus. Wie wird dieser für die Leinwand adaptiert? Ja, ich würde sagen, das ist eher ein klassisch epischer Film mit unheimlich vielen Charakteren. Ich hätte mir immer wieder gerne so einen Stammbaum gewünscht, so wie man beim Buch dann immer wieder nachblättern kann. Und die Hauptgeschichte ist ja eigentlich die Geschichte zweier Kinder, die 1947 geboren werden, also in dem Jahr der indischen Unabhängigkeit, aber auch wo das Land geteilt wird. Und diese Kinder werden bei der Geburt vertauscht. Also der eine wird dann in einer reichen Moslemfamilie groß, eine andere in einer armen Hindu-Familie. Das sind so die Gegensätze. Es geht eben auch darum, aus arm wird reich und aus reich wird arm. Und anhand dieser beiden Geschichten soll nun eigentlich die große indische Geschichte erzählt werden. Und die sind eben um Mitternacht geboren und haben deshalb diese telepathischen Kräfte. Aber die werden jetzt nie richtig zum Bild. Also ich würde nie sagen, dass die Magie zur Lupe wird, um Indien anders zu sehen, oder dass es Metapher Metaphern gibt, sondern der Film ist sehr linear erzählt, hält sich sehr an das Buch, fängt dann auch 1917 an, wo uns der eine Junge sozusagen aus dem Off die Geschichte seines Großvaters erzählt. Das ist ganz spannend. Und im Original wird dann auch diese Erzählerstimme von Salman Rushdie selbst gesprochen. Aber dennoch habe ich das Gefühl, das, was ich in den Bildern sehe, wird da auch verdoppelt. Also diese Erzählerstimme kriegt eigentlich keine eigene Qualität oder keine eigene Geschichte. Ganz zum Schluss noch schnell gefragt, gibt es auch ein bisschen Bollywood, was in dem Film steckt? Nein, leider nicht. Ich meine, die Regisseurin lebt schon lange in Kanada und ich hatte eher das Gefühl, das ist ein Film über Indien und nicht aus der Innenperspektive heraus erzählt. Und vielleicht hätte sie aus dieser Distanz auch noch einen größeren Reflexionsrahmen schaffen können. Anke Lewicke über Mitternachtskinder und Die Jagd. Beide Filme kommen morgen in die Kinos. Wir hören jetzt wieder einen Song von James Hunter, der 1962 in Essex geboren wurde und sich dieses Mal 5 Jahre Zeit ließ, um das neue Album aufzunehmen. Es heißt Minute by Minute und danach geht's weiter mit einer anderen Kinoneuheit. Ich spreche mit Anke Henschel über ihren Film Unbelehrbar.